Warcraft production. Clinic rap. Was für eine Show, und ich teil Teil aus, als wär ich aus Dallas Postbote. Oh, was für ein Flow, stopp dich mit dem Shit zu, wie ein Koch bei einer Kostprobe. Und ich kann auch sehr gut singen, ich bin multitaskingfähig. Ich bin so wie ein Mädchen, das bei einem scheiß Casting schräg singt. Trotzdem mach ich weiter und denke nicht ans Aufgeben. Bin ich oben, wirst du dir ne Kugel in den Lauf legen. Klappe zu, Augen auf, spitzen auf schon Kumpel. Ein Auftritt in den Heim bringt das aus zu Wumpeln. Ich bin am Mic, lösch mich mit der Gießkanne. Ich fange damit, wenn ich Beef habe. Oh no, ich bring den Clinic Rap. Lass dich nicht die Finger weg, wenn er gleich siege. Wenn ich im Boden an den Gleis siege, weißt du, was passiert? Ein Loch entsteht, du willst ein Drehbier. Halt die Ohren zu, das ist Barkus Production. Ich rappe nur über Nacht, ihr müsst den Parkus über Nacht. Komm mit Panzer zum Battle auf dem Rücken wie eine Schildkröte. Ich schreib deiner Mann und Warnung, dass ich dich töte. Shit, Trauer in den Elternhaus.